Das Rattern eines Autos mit einem defekten Auspuff oder gar keinem schreckt ihn aus einem Zustand, der beinahe hypnotisch ist. Als er vom Bildschirm aufblickt, sieht er, wie ein alter Mustang auf den Schülerparkplatz einbiegt. Da hat Pat Grady, sein zweiter Sommerhelfer, endlich beschlossen, das Hausmeisterteam der Wilder High mit seiner Anwesenheit zu beglücken. Danny blickt auf seine Armbanduhr und sieht, dass es 7:45 ist. »Immer schön ruhig bleiben«, denkt er, während er aufsteht. Ein guter Ratschlag für sein Ich, weil seine Unbeherrschtheit ihn mehr als einmal in Probleme gebracht hat. Deshalb hat er eine Nacht im Knast verbracht und mit dem Trinken aufgehört. Was seine Ehe angeht, wäre die wohl sowieso gescheitert, wobei sie sich vielleicht noch ein oder zwei Jahre weitergeschleppt hätte. Er geht zur Tür am Ende des neuen Flügels. Jesse hat tatsächlich den Polierer hergeschafft und ist jetzt damit beschäftigt, in Raum 12 die Tische zusammenzuschieben und aufzustapeln. Er winkt Danny zu und Danny erwidert den Gruß. Inzwischen latscht Pat auf die Tür zu. Alles cool, null Problemo. Ausstaffiert mit Jeans, ärmellosem Shirt und einer Mütze mit dem Logo der Wilder Wildcats, deren Schirm er nach hinten gedreht hat. Danny erwartet ihn. Er hat seine Unbeherrschtheit fest im Griff, aber ein junger Kerl, dem alles scheißegal ist, geht ihm gehörig auf die Nerven. Und die Motorradstiefel, die Pat trägt, werden wahrscheinlich Spuren am Boden hinterlassen. »Hey Dan, was läuft?« »Du kommst zu spät«, sagt Danny. »Das läuft. Arbeitsbeginn ist um 7:30. Jetzt ist es gleich 8.« »Ja, war total verplant.« Pat hebt die Schultern, sorry, mein Fehler, und schiebt sich an Danny vorbei. Die Jeans hängen tief über dem Hintern. Das ist jetzt das dritte Mal. Pat dreht sich um, sein träges Lächeln ist verschwunden. Hab verschlafen, weil ich vergessen hab, den Handywecker zu stellen. Was soll ich da sagen? Dann hör dir gut an, was ich sage. Wenn du nochmal zu spät kommst, kannst du den Job knicken. Kapiert? Wollen Sie mich verarschen, weil ich 20 Minuten zu spät komme? Letzten Mittwoch war es eine halbe Stunde. Und nein, ich verarsche dich keineswegs. Stempel ein und hilf Jesse dann im neuen Flügel die Tische zusammenzuschieben. Boah, dieser Streber, sagt Pat und verdreht die Augen. Danny erwidert nichts, weil er weiß, dass alles, was er an diesem Punkt sagen könnte, das Falsche wäre. Die Kids, die im Sommer für ihn arbeiten, werden vom Schulamt bezahlt. Danny will nichts tun oder sagen, was Pat Grady oder seine Eltern benutzen könnten, sich bei der Amtsleitung zu beschweren, dass er bei der Arbeit schikaniert werde. Deshalb wird er Pat auch nicht als faulen kleinen Penner bezeichnen. Wahrscheinlich muss er das ohnehin nicht. Pat sieht es in seinem Gesicht. Dann dreht er sich um und macht sich auf den Weg zum Abstellraum, um die Stechuhr zu betätigen. Dabei hält er mit einer Hand die Jeans fest. Danny weiß nicht, ob er die andere Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger vor die Brust hält, aber wundern würde es ihn nicht. »Ah, bis Juli bin ich den Typen bestimmt los«, denkt Danny, »jetzt sind andere Dinge wichtiger. Oder etwa nicht?« Jesse steht in der Tür von Raum 12. Danny bedenkt ihn mit einem Achselzucken, woraufhin Jesse ihn vorsichtig angrinst, bevor er sich wieder daran macht, die Tische an den Rand zu schieben. Danny steckt die Poliermaschine ein, als Pat von der Stechuhr kommt, im selben gemächlichen Schlendergang wie zuvor, denkt Danny, wenn der jetzt nur eine einzige blöde Bemerkung macht, fliegt er schon heute hochkant raus. Aber Pat hält die Klappe. Vielleicht ist er doch nicht komplett bescheuert. Das Handy deponiert Danny immer im Handschuhfach seines Tundras, damit er nicht in Versuchung kommt, während der Arbeitszeit einen Blick darauf zu werfen. Ihm ist nicht entgangen, dass Pat und Jesse genau das tun, Pat schon mehrmals, Jesse dagegen nur einmal. Als alle drei Mittagspause machen, geht er hinaus zu seinem Pickup, um festzustellen, wo sich dieser Ort namens Gunnell befindet. Er liegt in Dart County, 90 Meilen weiter nördlich. Doch nicht jenseits der Grenze von Nebraska, aber beinahe. Danny könnte schwören, dass er sein Lebtag noch nie in Dart County war. In nördlicher Richtung ist er noch nicht einmal bis Republic County gekommen, aber irgendwann muss er doch dort gewesen sein. Er wirft das Handy wieder ins Handschuhfach und geht zu einem der Picknicktische im Schatten der Turnhalle, wo Jesse mit dem Smartphone in der Hand seinen Imbiss verzehrt. »Sie haben vergessen, den Wagen abzuschließen. Jedenfalls hat's nicht gepiept.« Danny grinst. »Falls jemand da draus was klaut, wünsche ich ihm viel Glück. Das stört mich nicht. Und die Mühle selbst hat schon allerhand hinter sich, hat fast 200.000 Meilen auf dem Zähler.« »Aber sie hängen doch bestimmt dran, wie mein Dad an seinem alten Ford-Pickup.« »Irgendwie schon. Hast du Pat gesehen?« Jesse zuckt mit den Schultern, sitzt wahrscheinlich in seinem Wagen. Der ist ganz vernarrt in den alten Masti. Ich finde zwar, irgendwie sollte er sich besser um die Karre kümmern, aber das geht mich ja bekanntlich nichts an. Werden wir heute noch mit dem neuen Flügel fertig?« »Versuchen werden wir's«, sagt Danny. »Falls es nicht klappt, bleibt uns ja immer noch der Montag.«